Dialoge Seite 161. Montesquieu, kehren wir zum früheren Gegenstande zurück. Du hast also die geheimen Gesellschaften vernichtet. Machiavel, du gehst zu rasch vor. Das tat ich nicht. Du bringst ein Durcheinander hinein. Montesquieu, wieso? Machiavel, ich habe diejenigen Geheimgesellschaften verboten, deren Charakter und Tätigkeit sich der Überwachung meiner Regierung entziehen. Aber ich habe nicht im Sinne gehabt, mich eines Mittels, Auskünfte zu erlangen und eines geheimen Einflusses zu berauben, der eine hervorragende Rolle spielen kann, wenn man sich seiner zu bedienen versteht.